Deutschlandfunk. Rock etc. Hi, this is Elvis Presley. I guess the first thing people want to know is why I can't stand still when I'm singing. Den Mann kennen Sie. Mit der großen Stadt am Fluss. Memphis. Auf ewig verbunden. Und wäre Graceland nur ein paar Kilometer weiter südlich gewesen? We're here at Graceland. In Memphis, Tennessee. Dann hätte es in Mississippi gelegen. Elvis was still alive, yeah, up until 1977. And I'd always kind of hoped I'd be invited to one of those parties. Elvis lebte noch, ja, bis 1977. Und ich hatte immer gehofft, dass ich zu einer seiner Partys eingeladen würde. Wurde er aber nicht. Ich war nie dabei. Ich war der Sache näher gekommen. Ich hatte gedacht, der Grad der Distanz zwischen Elvis und mir wäre schmaler geworden. Doch ich habe nie jemanden getroffen, der mir gesagt hätte, hey, komm zu Elvis' Partys. Jody Stevens, Schlagzeuger der Band Big Star und Chef von Ardent Records. Musik aus Memphis. Sie hören eine Sendung von Knut Benzner. Graceland ist im Stil des Neokolonialismus erbaut. Von außen sieht das wuchtige Gebäude viel kleiner aus, als es ist. Schlanke Säulen, die die symmetrische Fassade stützen, steht es auf dem Scheitelpunkt einer kleinen Anhöhe. Links und rechts ein paar wuchtige Eichen. Auf Anordnung des Kings sollte Folgendes immer in der Küche bereit liegen: Senf, Erdnussbutter, Bananenpudding, Sauerkraut, Wiener Würstchen, Milch, Zigaretten und Zigarren und Dristan und Kontak. Das eine ein Nasenspray, das andere ein stimulierend auf den Sympathikus wirkendes Pseudoephedrin. Falls mal spontan eine Party gefeiert werden musste. Wir sind jetzt auf der South Main Street 421 im historischen South Main District in der Innenstadt von Memphis, Tennessee. Und zwar auf dem Bürgersteig vor der Blues Foundation und der neuen Ausstellung der Blues Hall of Fame. Backsteinhäuser aus den 40ern, das Arcade Restaurant, Ernestine and Hazel's, ein Club, der ein Bordell war. Das ist aber wirklich lange her. Der alte Bahnhof, aus dem Apartments geworden sind, weil sowieso niemand mehr Zug fährt. Schöne Gegend. Gegenüber ist das National Civil Rights Museum und damit das Lorraine Motel, der Ort, an dem Martin Luther King am 4. April 1968 erschossen wurde. Der Blues und die Bürgerrechtsbewegung, sie sind irgendwie verknüpft. Zweifellos als Vehikel des künstlerischen Ausdrucks und der Karrieren für Afroamerikaner. Sie kamen oft genug raus aus Mississippi, heraus aus der Armut, weg von der Landwirtschaft, heraus aus dem Süden, machten Musik und hatten eine Karriere. Seit Mai 2015 sitzt die Blues Hall of Fame hier an dieser Stelle. Und Nora Tucker ist sowohl deren Managerin als auch deren Kuratorin. Die erste Ausstellung in der Blues Hall of Fame war bis in den Dezember 2015 den Fotografien von Dick Waterman gewidmet. Schriftsteller, Promoter, Waterman hat zusammen mit anderen 1963, 1964 den Urblueser Son House aus der Vergessenheit gehobt. Seitdem erinnerte man sich auch an all die anderen Vergessenen und Verschwundenen. Skip James, Mississippi John Hurt, Lightnin' Hopkins, Arthur Big Boy Crudup. I could hear my songs on the jukebox, everywhere, all through the South. Well, my baby's gone and left me. Im Basement der Blues Hall of Fame Artefakte, Memorabilia, Musik. Die Atmosphäre? Gedämpfte Gelassenheit. Bedacht, besonnen, behutsam. Alles andere als lärmend. Literatur, Lektüre, die geehrten selbst 150 Personen. Dazu besondere Songs, besondere LPs und CDs. Muddy Waters, Howlin' Wolf, B.B. King, Bessie Smith, Little Walter, Otis Spann, T-Bone Walker, Big Bill Brunzi, Elmore James, Bobby Blue Bland, Professor Longhair. We added Call It Stormy Monday, Dust My Broom, Hellhound On My Trail, Sweet Home Chicago, and Worried Life Blues. So that's my story. This is all I've got to say to you. Goodbye, baby. I don't care what you do. We have this really nice sunny space here at the end of the exhibit. We punched out a part of the wall and put in a big window. We even have a glass floor walkway to let more light in. And below here where we stand is a little reading nook. And we've put our library of blues history books down here with several benches. And people really enjoy coming and resting here. I think some people just aren't ready to leave and they like to land here. Wir haben hier dann diesen schönen sonnigen Platz am Ende der Galerie. Wir haben einen Teil der Wand herausgenommen und ein großes Fenster hineingesetzt. Selbst der Fußweg draußen geht über Glas, um mehr Licht hereinzulassen. Und hier, wo wir jetzt stehen, ist eine kleine Leseecke, die historischen Bluesbücher unserer Bibliothek. Ein paar Bänke und die Leute genießen es, hier zu sitzen. Wenn sie noch nicht gehen wollen, dann landen sie hier. All the kings and the peasants basking in the sun spend the whole day together silently bearing their guns. Break bread with your neighbor, be kind to your kin. It's all in the good book, teachings of how not to sin. All the letters explain it coldly. They felt better and stood up slowly, faced the sun. Yeah, the kings and the peasants were silently bearing. There are whites here in America that have never fully accepted President Barack Obama. Es gibt Weiße in Amerika, die Barack Obama nie akzeptiert haben. Seine Wahl war ein Schock für die Psyche des rassistischen Weißen Amerika. Ein schwarzer Mann konnte tatsächlich zum Präsidenten gewählt werden. Nicht nur ein, sondern zweimal. Das hätten sie nie für möglich gehalten. Elected president, not once, but twice. And that was something that they never thought would happen. Elaine Lee Turner, 71, Historikerin aus Memphis, Tennessee. Take it back from a black man who's president. Take it back to white America. Nehmt euch Amerika zurück, entreißt es dem schwarzen Mann, der Präsident ist. Nehmt es euch zurück für ein weißes Amerika. Cruz, Palin und die anderen werden ihn, Obama, hassen, ohne es jemals ausdrücklich gesagt zu haben. Memphis ist schwarz. Memphis ohne Mississippi nicht zu denken, nicht vorstellbar, nicht erreichbar und auch nicht darstellbar. Mississippi ist das Hinterland, der Geburtsort, die Provinz. Die Erde, der Boden, der Erdboden. Der Boden erdet. Das Delta, tief entschleunigend, verlangsamend. Das Delta macht gemächlich und manchmal wild. Hey! Kein anderer US-amerikanischer Staat hat mehr Grammy-Nominierungen bzw. Grammy-Gewinner gestellt als Mississippi. Und was bauen Sie in Cleveland, Mississippi? I'm Bill LaForge and I'm President of Delta State University in Cleveland, Mississippi. Ein Grammy-Museum. Wunderbarer Bau, Glas, hell, Licht, kein Klotz, zwei Rechtecke übereinander verbunden und vereint. Der Bau, das Konzept, die Programme und Curricula entstanden in Zusammenarbeit mit der Delta State. Deren Direktor nochmal, William Bill LaForge. Mississippi hat solch einen unglaublichen Einfluss auf die Musik, auf nahezu jedem Gebiet. Wir haben Sängerinnen und Sänger, Autoren und Schriftsteller, Produzenten überall im Staat, angefangen beim Blues über Rockmusik, Gospel, Rock'n'Roll natürlich, alles, Soulmusik. Man sagt, wenn du amerikanische Musik kennenlernen willst, musst du nach Mississippi. Somit entschied man sich für Mississippi und für Cleveland, aufgrund der Delta State und des Delta Music Institutes. Das machte somit Sinn. Warum hier und nicht Memphis, nicht Austin, noch sonst wo? Es gibt nirgends mehr Verbindung zum Silber in der Musik als in Mississippi. Connection to the origins of music in Mississippi. Muddy Waters, B.B. King, Sam Cooke, Bo Diddley, Elvis Presley, Johnny Hooker und Robert Johnson. Ike Turner, Otis Rush, Willie Dixon, James Cotton, Henry Townsend, Pinetop Perkins, Honey Boy Edwards, Pops Staples, Charlie Patton, The Mississippi Sheiks und Jimmy Rogers, Howlin' Wolf, Elmore James, Leontine Price, eine Opernsängerin und so weiter und so fort. Am 5. März wird die Eröffnung des Grammy-Museums sein. In dessen Fokus Education, Bildung und Erziehung. Bildungs- und Erziehungsprogramme, die parallel zum alltäglichen Museumsprogramm laufen. Etwa, was hat uns Woody Guthrie heute noch zu sagen? Die Beatles und die Beatlemania oder die Musik der Bürgerrechtsbewegung? Mississippi ist nach wie vor der ärmste Staat der USA. Das weiß auch Jane Mary Dawkins, 28, Education and Public Programs Manager des Grammy Museums Mississippi. Well, we are one of the, yes, I would say, this region especially, the Mississippi Delta. Ja, speziell diese Region, das Mississippi Delta. Viele unterversorgt in dieser Gegend. Das Museum wird nicht alle Probleme lösen können, aber es wird eine bedeutende Möglichkeit bieten, Schülern und Studenten einen Blick in die Welt zu geben. It's a great opportunity to just give more students, you know, a peek into the world. Sie kommen und werden Dinge sehen, die sie nie zuvor gesehen haben. Es ist nicht zu fassen. Aber es gibt Studenten, die noch nie außerhalb des Bundesstaates waren, die diese Gegend noch niemals verlassen haben. Ich bin gespannt. Die erste Ausstellung, die sie machen? Eine Beatles-Ausstellung. Ein Grund dafür ist William Bill LaForge, der Präsident der Delta State University. This may sound trite and traditional, but I'm a very big Beatles. Es mag merkwürdig und absonderlich klingen, aber ich bin ein großer Beatles-Fan. Ich hatte als Teenager die Gelegenheit, das letzte Konzert der Beatles zu sehen, ihr allerletztes im Candlestick Park in San Francisco. I have to say the Beatles first and foremost. Und war immer Fan. Die Beatles immer vorab und vorweg. They've been working at trying to change the image of Mississippi, because when you speak the word Mississippi, everybody gets one perception of it: hatred, civil rights, lynching, murder, hanging. That's what they get. Sie arbeiten daran, das Image von Mississippi zu verändern. Denn wenn du das Wort Mississippi aussprichst, haben alle folgende Vorstellung: Hass, Bürgerrechte, Lynchen, Mord, Hängen. Das ist die Vorstellung von Mississippi. Man muss dieses Image nicht nur versuchen zu ändern, man muss es tatsächlich ändern. Viele große Sänger kommen aus Mississippi, dann wanderten sie ab in andere Staaten. Ich kenne die Staples-Singers. Pop-Staples-Covers Drew, Wilson Pickett, Sam Cooke. Wilson Pickett wuchs hier unten in Leland auf. B.B. King, Indianola, Sam Cooke, Clarksdale, Ike Turner von dem berühmten Ike and Tina Turner, Clarksdale. Und der Blues, der begann hier an der Straßenecke. Oprah Winfrey aus Mississippi, Morgan Freeman. Mann, die Liste wird länger und länger. Die haben was aus sich gemacht und wir sind stolz darauf. Morgan Freeman. Man, the list goes on and on and on. A lot of, majority of your singers came from Mississippi because they knew how to sing the blues. And they left under strange times and they made a big name for themselves and we're very proud of them. Der Reverend Ray Anthony Jackson, 56, von der Greater Turner Chapel aus Greenwood, Mississippi, ist seit 15 Jahren in dieser Gemeinde. Grün-grauer Anzug, dunkle Krawatte. Es ist Sonntag, er kommt gerade aus seiner Kirche. Der Reverend lächelt. Well, Museum holds history. And if the history been printed right, ein Museum nimmt Geschichte auf, und wenn Geschichte genau wiedergegeben ist und angemessen dargestellt ist, wird ein Museum helfen. Früher oder später wird sowieso jemand die Story erzählen. Wenn die Story stirbt, stirbt Geschichte. Museen sind gut. Viele Leute können, wenn sie ins Museum gehen, etwas benennen. Sie bekommen eine Haltung, denn das ist Geschichte. Das ist passiert. Museen werden benötigt. And yeah, museums are very needed. You know, I'm a pastor, and we teach and we promote everybody's equal. And our God's eyesight, He sees no color. Because ich bin Pastor. Wir lehren, dass alle Menschen gleich sind. Gott sieht keine Farben, da er alle von uns erschaffen hat. Er hat uns unterschiedliche Kulturen gegeben, aber Die Haut ist so dünn und darunter sind wir alle gleich. Willst du mir also erzählen, dass uns dieses bisschen dünne Haut trennt? Wir sollten endlich aufhören mit dem Farbending. Dieses Farbending hindert uns. Wir könnten viel weiter sein. Ich habe kein schwarzes Blut. Unser Blut ist das gleiche. Wenn mein Blut AB negativ ist und ihres auch, haben wir das gleiche Blut. Wenn mein Leben bedroht sein sollte und ich AB negatives Blut benötige, schert es mich einen Dreck, woher es kommt. Blut ist Blut. So denke ich darüber. And if my life is threatened and I need some AB negative blood, I don't care where it come from. So we got to get hungry, because blood is blood, you know. So that's what I feel about that. Greenwood. Gitter Slim, der in New York starb, Ferry Lewis, der nach Memphis ging, Fenton Robinson, Songautor des Standards Loan Me a Dime, verbrachte sein Leben in Chicago. Hubert Sumlin, Robert Johnson, er verstarb hier. Bobby Gentry auf der Tallahatchie-Brücke. Byron Diller Beckwith, Rassist, überzeugt von der Überlegenheit der weißen Rasse und Meuchelmörder des Bürgerrechtsführers Medgar Evers. Coming back in the hood, I just want this little thing to reflect where I'm from, what I'm all about. Just being real with it. Yeah. Where I'm from, the old neighborhood, the hood. Well, this is how it might make you feel. They do that. If you got the courage to show up on the south side around sunset. So you wanna know what the blues all about? What is the blues? Everybody asking me a whole bunch of questions. from sounds hard, still hard, getting harder. If it ain't about what's real, what's now, what's happening right now, you know, it ain't the blues. At least it ain't my blues. It ain't what I know. Just got to keep it real. That's all we're doing here, just keeping it real. Der Fluss war immer da. I have a Shangri-La place. It's down on the bluff. And looking up, you see the whole panoramic view of the river. I love to go to the river and just watch the sun go down. I love to throw rocks in the river and just kind of wonder, where is that rock going to end up? You can stand on the bluff at Natchez and look to the north and know you can go all the way to Minnesota. Look to the left, you can go all over the world. Wenn du in Natchez am Ufer stehst und nach Norden blickst, blickst du nach Minnesota. Blickst du nach links, siehst du die Welt. Once you get beyond sight of the bluffs of Natchez, then the river essentially looks no different than it would have looked to LaSalle when he came down 300 years ago. Der Fluss sieht immer noch so aus, wie vor 300 Jahren aussah. People coming, people going. Untergang der Native Americans, Leid der Sklaven, Reichtum, Krieg, Kampf, Fülle, Entbehrung. Der Vater des Wassers, der Fluss aller Flüsse, Ernährer, Dieb. Larry Butch Brown, ein eleganter älterer Herr, ist Bürgermeister von Natchez. I'm the mayor of the city of Natchez, Mississippi, the oldest city on the Mississippi River. Natchez ist die älteste Siedlung am Fluss. The Father of Waters is named. It's Indian, Natchez Indian name. And what it means, that's the name that, that's the meaning then. But of course now it still is the Father of Waters. We produce $600 billion worth of commerce each year on the Mississippi River. It's the largest commercial highway in the world. Der Vater des Wassers, ein Natchez-indianischer Name. Und die Bedeutung heute? Immer noch der Vater des Wassers. Wir produzieren 600 Milliarden Dollar durch Handel auf dem Mississippi River. Die größte kommerzielle Fernverkehrsstraße der Welt. Der Bürgermeister ist Geschäftsmann. Natchez was the center of trade on the Mississippi River. Natchez war das Handelszentrum am Fluss. Es gab Zeiten, da lebten in Natchez prozentual mehr Millionäre als sonst wo in den USA. Bis zum Bürgerkrieg. Und das alte Geld. There's some here, believe it or not. It's of course very diluted with all the generations that have come and gone. But to some extent, there are new entrepreneurs in our community that do quite well, that would compare handily with the wealthy cotton farmers. Etwas ist noch da, ob sie es glauben oder nicht. I'm a poor boy, I'm a long, long way from home. machen wir uns nichts vor, es ist weniger geworden mit den Generationen, die gekommen und gegangen sind. Doch es gibt gewissermaßen neue Unternehmer in unserer Gemeinde, die es ganz gut gemacht haben, gewandt genug, um mit den vermögenden Baumwollfarmern verglichen werden zu können. So old money and new money. Altes Geld und neues Geld. Altes weißes Geld und neues weißes Geld. Hier und da stehen in Natchez und Umgebung dieser alten Herrenhäuser, Chateaus, Paläste. Air Brown war derjenige, der das erste African American Museum anregte. Er ist der, der den Standort des Sklavenmarktes Forks of the Road zur 300-Jahr-Feier von Natchez, des noch Savannah, Georgia größten Sklavenmarktes der USA, dokumentiert. Unten am Fluss eine von 12, 13 Kneipen in diesem kleinen Städtchen, der Under the Hill Saloon. Davor, auf einer Bank, ein Bier in der Hand, sitzt ein Mann, Randy Laird. Es ist Abend, die Natchez Vidalia Bridge unbeleuchtet, drüben Louisiana. Das größte Problem, dessen wir heute ansichtig werden, ist offen gesagt Analphabetismus. Viele Europäer wollen wissen, woher der Blues und die Soulmusik kommen. Ich erzähle ihnen, der Fluss läuft 38 Staaten ab und zwei Provinzen in Kanada. Wir alle leben unter Anstrengung. All das Blut, der Schweiß und die Tränen derer, die damals in dieser Region gelebt haben, ist den Fluss heruntergekommen und verteilte sich. Und lagerte sich hier im Mutterboden ab. Meine Mutter würde sagen, du bist, was du isst. Es ist kein Utopia hier unten, aber wir haben Fortschritte gemacht. Und wir sind müde, der Prügelknabe für den Rassismus der Nation zu sein. Im Westen sind die Hispanics und die Asiaten, im Mittelwesten die First Nation People und an der Ostküste hassen sie im Allgemeinen jedermann. Randy Laird. Fahrt durch die Stadt, wird er gleich sagen. Ihr werdet wunderbare Architektur aus der Zeit finden und Bedürftigkeit, die uns alle beschämen sollte. We gave you Elvis, we gave you Oprah, we gave you Jim Henson, creator of the Muppets. We gave you Gador Weldy and William Faulkner and Tennessee Williams. We gave you B.B. King and Muddy Water and Jimmy Buffett. I tell people, drive around the city. You will find gems, beautiful architecture of the period. But you will also see poverty on a scale that should embarrass us all. Look out, baby. You ready, Ted? Oh, here. You have a large group of the population that watch Fox News, and they think it's Jesus talking. And I tell them, no, it's Goebbels, World War II. Look it up. Man hat hier eine große Gruppe der Bevölkerung, die Fox News sieht. Und sie glaubt, Jesus redet. Ich sag ihnen, nein, es ist Goebbels Zweiter Weltkrieg. Schlagt es nach. I'm Carver Randall. We are now at the B.B. King Museum in Indianola, Sunflower County, Mississippi. Indianola, wieder im Herzen des Delta, zwischen Greenwood und Greenville. B.B. King ist nach Hause gekommen. Wenige Tage nach seinem Tod im Mai 2015 wurde er im Garten seines eigenen Museums begraben. Rechts vom Gebäude, wenn man davor steht. Links vom Gebäude sein Tourbus für immer und ewig. Und das Grab selbst, nun ja, ein wenig zerzaust noch, ein Besucher. In front of the grave of B.B. King. Genau, vor dem Grab von B.B. King. I think when you look at the grave of B.B. King at the moment. Was man im Augenblick sieht, ist ein kleiner Flicken aus Gras, wie ein Hausgarten, nicht viel darauf. Sie wollen es aufbereiten. Tatsächlich ist es eine Art Mausoleum. B.B. King wird in der Mitte davon sein, umschlossen von einer Mauer. Und auf der Mauer werden B.B. Kings Songtexte zu lesen sein. Vielleicht ist das gut, vielleicht ist das schlecht. Im Augenblick ist es ein sehr wenig ergreifendes Erlebnis. But at the moment, it's a very simple kind of moving experience. Oliver Bennett aus London. Obviously, B.B. King, like many blues singers and guitarists, was quite a compromised person. B.B. King war offensichtlich, wie viele andere Blues-Sänger und Blues-Gitarristen, eine Person, die Kompromisse schloss. Er war in einigen Gesichtspunkten eine für andere sehr angenehme Person. Nett. Er gab allen anderen, was sie wollten. Eine großzügige Person. Er sprach mit seinen Fans, er gab allen Autogramme, er blieb, bis die Party vorbei war, damit jeder etwas von ihm hatte. Das machte das Leben für die, die um ihn herum waren, ein wenig schwierig, nach allen Berichten. Er war ein People-Pleaser, jemand, der es allen anderen immer recht machen wollte, um eine zeitgemäße Phrase zu benutzen. Und seine Beziehungen haben dafür bezahlen müssen. Gleichzeitig war er flüchtig, er haute ab und kam nicht wieder. Vielleicht wollte er etwas ausweichen. Ich glaube, er war ein viel komplexerer Charakter, als diese Aufbereitung eines super netten Kerls suggeriert. Complex character than this kind of treatment of him being this super nice guy suggests. Auch in Memphis gedachte man seiner mit allen Honoratioren. Schließlich war er 1946 dorthin gekommen. In fact, he probably is the only blues superstar. Um irgendwann zu gehen. Memphis. Memphis, Tennessee. Are you with the gay soul? Run to the ground, take it down. Now you're feeling assed out. Tough luck, prep ass nigga, going against a real pimp. Grab my shoe with a grill, bust you in your bottom lip. Jump in the earth, come back down, drop key to your skull. Put your ass in server paint. Killer like me ain't got no luck. Put you in a body bag. How your funky body drag down to the riverside. Nigga like me ain't bought no height. Quit the jump and trip you up. Think fast when I blast. Run to the back of the room and I soon it. I was here to take your cash. Nevertheless, I kill a tree. When I click and sign quick, Glock took your knot. Get your knees dirty for the shot. Choke, cause you know, years jammed in the back of your throat. Calling up my clout when I'm out. Gotta count my cheese, skanks, get them dirty. Yeah, I'm talking about to their knees. Lead for your busters from my 38 caliber. Hit list, think quick, scratch them off my calendar. Cause take a buzz from a bullet to your temple. You think you take out a real player? Try your luck, nigga. Watch your back, bitch, you might get smoked. I shot a motherfucker. Meet your maker, meet your maker, meet your maker. Watch your back, bitch, you might get smoked. I shot a motherfucker. Meet your maker, meet your maker, meet your maker. Watch your back, bitch, you might get smoked. Meet your maker, meet your maker, meet your maker. Meet your maker, meet your maker, meet your maker. Meet your maker, meet your maker, meet your maker. Meet your maker, meet your maker, meet your maker. Meet your maker, meet your maker, meet your maker. Meet your maker, meet your maker, meet your maker. Meet your maker. Das Rock and Soul Museum in der 3rd Street, dem alten Highway 61, inzwischen South B.B. King Boulevard. Das Rock and Soul Museum erzählt kritisch die Geschichte der musikalischen Protagonisten. Derjenigen, die sowohl Rasse als auch sozioökonomische Hindernisse überwanden und Musik beförderten. Derjenigen, die den kulturellen Teint der Welt, zumindest der westlichen Welt, veränderten. Im Juli 2015 eröffnete in nächster Nähe Beale Ecke Second die dem Rock and Soul Museum angeschlossene Memphis Music Hall of Fame. Graceland, ein Museum. Stax, ein Museum. Sun Records, ein Museum. Die Baumwolle, verfrachtet ins Cotton Museum. Memphis und Mississippi Museal. Elvis, der King, starb am 16. August 1977. Stax ging 75-76 pleite. Sun Records 1969 von Sam Phillips an Shelby Singleton verkauft. Die Baumwolle inzwischen global. In Mississippi wird mittlerweile Reis und Mais angebaut. Baumwolle ist viel zu arbeitsintensiv. John Doyle, aufgewachsen in Chicago und geschäftsführender Direktor des Rock'n'Soul Museums, sieht durchaus die Gefahren eines musealen Memphis und eines musealen Mississippi. It can, yeah. Das kann schwierig und gefährlich werden, ja. Da gibt es junge praktizierende Musiker in Memphis, die behaupten, dass der Fokus der Stadt so sehr auf unsere Geschichte gerichtet ist und nicht so sehr auf die Zukunft. Dem stimme ich zu. Ich denke, unsere Zukunft kommt aus unserer Geschichte. Und legendäre Musiker der ersten Reihe kommen nach Memphis wegen der Geschichte. Die wollen ins selbe Mikrofon singen, in das Al Green gesungen hat. Das ist dann ein weiterer Schritt unserer Evolution als Museumssystem, als Rock'n'Soul-Museum und als die Memphis Music Hall of Fame. Wenn wir die Kraft und die Karriere eines Isaac Hayes oder wem auch immer, einem 12-jährigen Schüler der Snowden Middle School hier in Memphis vermitteln, unterrichten wir Musiker. Isaac Hayes or whoever, are we imparting that to... Wenn wir genug an unsere Geschichte glauben, wird sie sich in der Gegenwart replizieren und in der Zukunft fortschreiten. Die Gefahr besteht darin, dass Memphis so stolz auf seine Geschichte ist, dass wir nicht nur darüber reden können, eine Stadt mit musikalischer Vergangenheit, sondern eine Stadt mit musikalischer Passion zu sein. Sie finden einen Weg, wie unsere sagenhaften Musiker einen Weg gefunden haben, um Rock'n'Roll und Soul-Musik zu kreieren. Our legendary musicians found their way to create rock and roll and soul music. Don't I tell you really that I said so? Nights, summertime, and my dad played guitar. Der Spagat, der schwierige Spreizschritt zwischen Tradition und Moderne, zwischen der Aufrechterhaltung und des Unterhalts der Tradition sowie der Wahrnehmung der Moderne oder deren Berücksichtigung. Now move ahead and explore this exhibition again. Der Blues lebt in Mississippi in gut gefüllten Clubs und kaputten Kaschemmen. In Memphis auf der Beale Street jeden Abend, jede Nacht. Let's go down to the river. Nur für die Touristen, sagen manche. Manche sagen, die Biel sei das Beste und Atemberaubendste, was sie je erlebt hätten. Memphis hat sich verändert. Natürlich hat sich Memphis verändert. Keep it simple, said the wise man. Das fröhlich Verfallende, der fidele Verfall ist geblieben. Jody Stevens, inzwischen 63, sieht immer noch aus wie, na, 43. Seine Band Big Star war die brennendste weiße Band, die Memphis je gehabt hat. Brennend, erfolglos und dann ausgebrannt. Jody Stevens, der Chef von Ardent Records, einem von 5, 6, 7 arbeitenden Aufnahmestudios in Memphis, Tennessee. Well, how has it changed? Wie sich die Stadt verändert hat? Die Rassenbeziehungen sind auf jeden Fall besser geworden. Viel mehr Interaktion. Ein Freund von mir war in Vancouver, Kanada, ein cooler Ort. Und er sagte, weißt du, ich habe mich unbehaglich gefühlt. Es war zu weiß. Ein weißer Freund von mir. And this is a white friend of mine. And now we get so used to be racially interactive all the time. It's not. Wir interagieren immerzu, wir sind alle menschliche Wesen. Wir sind alle in dieser Welt Brüder und Schwestern. Und wir sind hier in Memphis glücklich genug, schwarze, weiße Asiaten diesen Raum zu teilen. Ein realer Raum, der sich ökonomisch nicht sehr verändert hat. Blacks, Whites, Asians, we all share this space in Memphis. It's a very kind of real space. Economically, it hasn't changed much. Sieh dir die Skyline von Memphis an. Hat sich seit 40 Jahren nicht verändert. Und wenn du dir die Skyline von Nashville ansiehst, wenn du jeweils nur alle 2, 3 Jahre nach Nashville kommst, du wirst es nicht wiedererkennen, all diese Baustellen. Nashville ist prima, verblüffend kreative Leute da. Aber es gibt auch Tonnen an Geld. Und in Memphis, es ist der Mangel an Reichtum, der uns unser Leben ein wenig anders leben lässt. Und das hat sich in der Musik immer reflektiert. We all kind of live life a little differently. And I think that's kind of always been reflected in music here. Das war Rock etc. Sie hörten Musik aus Memphis, eine Sendung von Knut Benzner. Years ago my heart was set to live. Oh, and I've been trying hard against unbelievable odds. It gets so hard in times like now to hold on. But guns they wait to be stuck by at my side is God. And there ain't no one going to turn me around. Ain't no one going to turn me around. There's people around who tell you that they send you, and it's easy to go. They'll sip you up and dress you down and stand you in a row. But you know you don't have to. You could just say no. And there ain't no one going to turn me. Turn me around. Ain't no one going to turn me around. Ain't no one going to turn me around. I've been built up and trusted, broke down. But they'll get theirs and we'll get ours if we can. Just a hold on, hold on. heart was set to live. Oh, and I've been trying hard against strong odds. It gets so hard in times like now to hold on. Will I fall if I don't fight? And at my side is God. Deutschlandfunk. Programmtipp. Über Geschmack lässt sich bekanntlich streiten. Doch selten trifft man außerhalb von Schottland Personen, die sich für den Klang des Dudelsacks begeistern. Eine Schweineblase voller Luft. Grässlich der Klang, erst recht der Duft. Ein Ekel-Sabbertier, das stinkt, das schaurig schrill und lärmend klingt. Wer je den Dudelsack gepriesen, der ist ein wahrer Narr gewesen. Ach, der arme Dudelsack. Ein missverstandenes Instrument, könnte man sagen. Diese Vorurteile rühren meist von der ersten Begegnung der Leute mit dem Dudelsack her. Man hat einfach sehr schlechte Piper gehört. Wenn du beim ersten Mal einen Dudelsackspieler hörst, der irgendwo in der Einkaufsstraße steht, der ein erbärmliches Instrument in den Händen hält, keine Technik hat und überhaupt ein sehr schlechter Musiker ist, dann sagst du natürlich, ich hasse den Dudelsack. Denn er ist ein grausames Instrument, wenn er schlecht gespielt wird. Die Musikszene über die schottische Dudelsack-Tradition. Morgen um 20.10 Uhr. Aufwühlende, tiefgehende Gedichte und Liedtexte, die den Zuhörern die ganze Leere unserer mickrigen Existenz vor Augen führen. Marco Tschirpke liefert das nicht. Immer bevor mich meine Mutter schlug, rief sie, Junge, setz die Brille ab. Aber wenn er auf der Bühne steht, reimt es sich meist wenigstens. Kein Tier in der Savanne schnarcht so wie du, Susanne. Frühling, Sommer, Herbst und Tschirpke. Jetzt noch ein kleines modernes Gedicht. Es trägt seinen Titel wie eine Bürde. Es heißt, apropos Zeitgeist. Wenn ich hätte einen Nerv treffen wollen, wäre ich Anästhesist geworden. Die Querköpfe mit einem Porträt. Mittwoch um 21.05 Uhr. Morgen pfeifen wir auf dem letzten Loch. Great Highland Pipes. Die Musikszene über die schottische Dudelsack-Tradition. Um 20.10 Uhr. Und am Mittwoch ist Marco Tschirpke mit Dichtungen und Liedern zu Gast bei den Querköpfen. Um 21.05 Uhr.